Zoo kann jetzt, wer will, ein Picknick machen. Oggi und Jack haben sich gedacht, los, das probieren wir aus. Beim ersten Käfig schon gibt's was zu lachen. Der Orang-Utan kann zum Glück nicht raus. Dass man ihn nachäfft, hat kein Affe gerne. Dem Orang-Utan brennt die Sicherung durch. Oggi kriegt eine Banane und sieht Sterne. Nach diesem kleinen Intermezzo geht's an die Köstlichkeiten von Luigi Pezzo. Echt italienisch soll sie sein. Na dann mal ran. Das wusste Oggi nicht, dass Mortadella rülpsen kann. So fabelhaft wie die können das nicht alle Schlangen. Die Boa ist besonders gut im Kakerlaken fangen. Halt, schreit Joey. An mir ist doch so gut wie gar nichts dran. Ein winziges Insekt verschlucken, wenn man die Köstlichkeiten haben kann. Die Boa gibt ihm recht. Doch kommt er zu den anderen Zweien, können sie zu dritt als Vorspeise geeignet sein. Na, auf den Schrei bin ich gespannt, wenn Oggi sie entdeckt. Die Boa hatte in den Picknickresten sich versteckt. Ihn zu verschlingen ist ihr nicht gelungen. Sie hält den Kater aber fest umschlungen. Es ist das Nudelholz ganz im Vertrauen, nicht nur die Waffe böser Ehefrauen. Was soll denn das, fragt sich die Boa. Dann kommt der Gegenschlag, ein ganz besonders roher. Sie. Bei uns hat sich eine von ihren Schlangen eingeschlichen. So ist es. Und sie ist ihm von der Seite nicht gewichen. So kommt es, dass Zoowärter Peter Stichling hört, wie Jack dafür bestraft wird, dass er sich beschwert. Die Schlange wird sich nicht umsonst das Mäulchen lecken. Der Jackie schmeckt ihr, aber leider bleibt er stecken. Klingelt's wieder. Hurtchen Schenkels eilt der Stichling an sein Telefon. Wo bleiben Sie? Das ist nun schon die zweite Reklamation. Stichling hört's rauschen und dann kommt ein Wasserschwall. Die Boa spült sich ihren Darm nach stattgehabtem Knall. Jetzt braucht das Reptil Ruhe. Schließlich muss es ja auch mal verdauen. Für Schwester Moni gibt das ein paar Schlangenlederschuhe. Dafür braucht man nicht viel zu tun, nur feste zuzuhauen. Oh. Oh. Oh. Yeah. Die Boa plündert Oggis Kühlschrank. Die Walze hat ja ihren Darm entleert. Sie ist nicht wählerisch, schluckt auch den Kaktus, Gott sei Dank. Und Jackie sich mit Stacheln übersät, beschwert. Der eine sagt, die Schlange schlängelt sich, der andere, dass sie sich windet. Toll ist das mit dem Angebot hier nicht. Sie hofft, dass sie im Nachbarhaus was Besseres findet. Und sie hat Glück. Dort sieht sie Bobbys Fressnapf stehen. Na, ob das stimmt und das so ein Glück ist, werden wir erst sehen. Nun, was dem einen seine Eule, das ist dem anderen seine Nachtigall. Das Sprichwort trifft auf Jackie zu, in jedem Fall. Und Oggi? Der ruft sofort Werther Stichling an. Jetzt aber presto subito, mein lieber Mann! Nach diesem Anschnauzer ist er sogleich gekommen, hat sich die Boa abgeholt und Jackie mitgenommen. Der lebt vorübergehend nun im Zoo als Rarität, auch wenn's am Käfig falsch geschrieben steht. Heute wollen wir aber fleißig sein, uns packen und die Kartoffeln ein bisschen locker hacken. Was ist denn das? Das fühlte sich ja an, als ob... Nein, nein, in meinem Acker liegt bestimmt kein Stein und jetzt die Hacke und der Strahl. Ich kann nur hoffen, ich habe nicht die Leitung zum Klärbecken getroffen. Sei mutig und beherzt, probiere, wonach's schmeckt. Das fetzt ja durch die Därme. Er hätte vielleicht besser nicht davon geleckt. Das Eichhorn sammelt Eicheln, wie der Name sagt. Der Feuerstrahl macht, dass nur mehr ein Stumpf der Eiche in den Himmel ragt. Natürlich hat der Kater längst begriffen, auch wenn es noch keine Spatzen von den Dächern pfiffen, er wird bald reich sein wie der Mr. Rockefeller und jeden Morgen Geld umschaufeln gehen im Keller. Und nach dem Frühstück wird er sich dann überlegen, ein neues Loch zu neuem Sprudeln anzuregen. Und ehe er's sich versieht, steht er in einem See von Öl. Das reicht ihm bis zum Nabel schon. Oh je. Ein anderes geworden. Das Leben unseres Katers vergleicht man es mit dem bescheidenen Wohlstand des Herrn Vaters. Die Hauptbeschäftigung besteht im Geldscheinküssen. Hygienisch ist das nicht, doch es gibt Millionäre, die das einfach müssen. Und eine Pipeline zuzudrehen im Vorüberschreiten kann einem frisch gebackenen Millionär schon Stress bereiten. Heißt das alles nicht, dass so ein reicher Kater nicht mehr sparen soll? Der Unterschied? Er hat schon 134 Sparschweinkühe voll. Ja, seht mal, Leute, wer da ist. Die haben wir bis jetzt gar nicht vermisst. Wie angewurzelt stehen sie nun hier und stürmen erstmal unheilahnend ihr Quartier. Joey, der sich als erstes mal ein blaues Auge holt, hat den Verdacht, dass mit dem Ganzen Oggi sie vielleicht verkohlt. Das hier ist beispielsweise mal ihr Bett gewesen. Für mich riecht das nach Öl, meint Didi. Klar, ich fresse einen Besen. Aha, was jetzt gleich kommt, das wissen wir inzwischen. Vermutlich wird es diesmal Joey erwischen. ist das also. Endlich hat's Joey geschnallt. Da mischen die natürlich mit. Wirst sehen, Oggi. Und sehr bald. Sie werden klein anfangen. Kleinvieh macht bekanntlich ja auch Mist. Wie durch das schwarze, hintenrum verdiente Geld längst nachgewiesen ist. Das war ja nun total anders gelaufen als geplant. Bis jetzt hat Joey leider nichts von Oggis Reichtum abgesahnt. Bis jetzt. Ja, das kann allerdings gleich anders sein. Da kommt nämlich der Öltransporter. Mann, hat Joey doch ein Schwein. Oje, das Schwein ist eher noch ein kleines Ferkel. Denn Tankstellenbesitzer Alfons Merkel ist an Geschäften mit Insekten gar nicht interessiert. Warum denn auch? Die mit dem Kater laufen längst doch wie geschmiert. Anzusehen ist er schon, der Fußpilz von Didi. Ja, wenn's kein Wasser mehr zum Waschen gibt, das mögen die. Bei Marki wuchern Algen in der Achselhöhle. Das alles kommt vom reichtumspendenden Rohöle. Wär's möglich, dass das eine Blüte ist? Der Alfons Merkel hat sich eben verdächtig schnell verpisst. Ich bitte euch, diese Nase, diese Ohren, nein, Charles de Gaulle ist echt. Genauso wie das Flämmchen, entzündet von der Lupe, sehe ich recht. Ein Krach, ein Bumm, schon klafft, du lieber Vater. Wo Oggis schmuckes Häuschen stand, ein flacher Krater. Zwar ist der Kater momentan verstummt, weil völlig platt, doch das steht fest, dass diese Sprengung ganz zweifelsfrei ein Nachspiel hat. Emma fängt geschickt den zugeworfenen Brocken, verschluckt ihn, aber lässt sich lange noch nicht näher locken. What? Hallo, mein Lieber! Der Vetter kämpft mit ganz entsetzlichen Beschwerden. Auch auf einem Kreuzfahrtdampfer, ganz modern, kann man noch seekrank werden. Muss man es nennen, wagt sich auf hohe See eine Binnenmöwe, trägt sie dann wie Emma auch noch ein Toupet. Auch wenn Didi nicht wie den beiden anderen schlecht und speiübel ist, heißt das nicht, dass man ungestraft sich durchs Baguette von Oggi frisst. Seid froh, dass ihr aus euren Liegestühlen fliegt. Ihr hättet ohnehin nur einen Sonnenbrand gekriegt. Man soll sich vor Unachtsamkeit an Bord sehr hüten. Besonders bei Verfolgungsjagden durch zwei Flüstertüten. Das Schmerzempfinden ist viel intensiver nach Rasur. Man spürt den Biss dann ins Gesäßfleisch quasi pur. Ist Zorn im Spiel bei der Verfolgung? Man vergisst, wie lang doch unter Umständen der eigene Körper ist. Thank you. man sich auf der Suche in der Kabinentür, erhält man, wenn man Pech hat, sofort den Lohn dafür. Man soll's nicht glauben, aber manche Damen fallen bei der kleinsten Kleinigkeit saumäßig aus dem Rahmen. Der im Matrosenanzug da im Wege stund, war, wie man sah, ein wirklich dicker Hund. Na, Oggi, Kreuz und Rettungsring bedeuten wohl, dass man an dieser Stelle nicht verweilen soll. Der Anker schlägt ein Loch sich durch von Stockwerk zu Etage. Der leicht verformte Oggi bringt den Hammerhai in Rage. Der Kater sieht auch trotz der Qualle, wenn erst der Schwimmer oben ist, dann sinkt der Kahn in jedem Falle. Es macht das schauerliche Tuten der Sirene den nicht ertrinken Wollenden gehörig Bene. Der Sonnenschirm vorübergehend auch zweckentfremdet nützt, wenn er anstatt vor Sonnenstrahlen vor Wasserfluten schützt. Ich hab dir's doch gesagt, wenn nichts mehr drin ist, hörst du auf zu spucken. Bis gleich. Ich geh jetzt auf der Brücke nach dem Rechten gucken. Naja, mit Karte und mit Kompass wird's schon gehen. Man muss das Ding nur in die richtige Richtung drehen. Erst bei Belastung zeigt sich, und ich würde sagen, bei extremer, wie leistungsstark die Schraube ist, der Firma Holweg Bremer. Das, was da kommt, das ist doch, warte mal, zu spät. Das war der Panama-Kanal. Wo drei schon voll sind, wäre es doch gelacht, wenn der Gevatter nicht die vierte Tüte auch noch randvoll macht. Man setzt voraus, wenn man eine Metropole an einem Hafen gründet, dass jedes Schiff, das rein will, auch die Einfahrt findet. Das Haus am Bug wirkt ausgesprochen cool, vorausgesetzt, der Ozeanriese steht im Pool. Auch wenn man ihn nun nicht mehr braucht, noch einmal dankeshalber in den Spucknapf eingetaucht. Erweiternd wirkt es auf den Horizont, wenn man vom Hindernisse sich befreien konnte. Bei einem guten Frühstück wird den Vettern klar, dass diese Reise mit dem Traumschiff doch total überflüssig war. Zumal die drei mit einer Überraschung dafür sorgen, das ist ein abgefeimtes Bubenstück. Der spuckt jetzt garantiert bis morgen.